Meine Hörerinnen und Hörer, vor allem in der mitteldeutschen Heimat. Deutschlandfunk lautet der verpflichtende Name der Rundfunkanstalt, die in dieser Stunde zum ersten Male ihr Programm in den Äther schickt, insbesondere aber hinüber zu Ihnen, die Sie in Mecklenburg oder Thüringen, in Brandenburg oder im Sächsischen zu Hause sind, vom Vogtland bis zur Oberlausitz, Deutsche sämtlich, denen es verwehrt ist, gemeinsam mit uns in Freiheit zu leben. Der Deutschlandfunk wird ein Informationssender sein. Er will alle, die in Europa Deutsch sprechen oder Deutsch verstehen, Tag für Tag und Stunde für Stunde über das Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland informieren und vor allem Sie, meine Hörer, jenseits der Zonengrenze daran teilhaben lassen. Denn die Bundesrepublik ist das souveräne Deutschland. Auch kein Provisorium, insbesondere kein Provisorium im Sinne eines Teilstaates neben einem anderen Teilstaat, der sich Deutsche Demokratische Republik nennt, doch weder deutsch noch demokratisch ist. Im Gegenteil, die Leitstelle in Ost-Berlin ist von fremder Hand eingerichtet und nicht vom freien Willen unserer Landsleute drüben bestellt. Mit der Ansprache des Gründungsintendanten Dr. H.F.G. Starke nahm der Deutschlandfunk am 1. Januar 1962 seinen Sendebetrieb auf. 5 Jahre später erklärte der ehemalige Vorsitzende des ersten Verwaltungsrats und inzwischen zum Intendanten avancierte Staatssekretär AD Franz Tedijk: Der Deutschlandfunk besteht leider erst 5 Jahre. Er ist meiner Auffassung nach 10 Jahre zu spät gegründet worden. Der Pate war Adenauer. Deutschlandfunk, ein verspäteter Sender. Ein Feature von Rupert Neudeck und Hermann Theissen. Bonn, 26. Oktober 1960. Der Bundestag hat beschlossen: Zur Veranstaltung von Rundfunksendungen für Deutschland und das europäische Ausland wird eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen Deutschlandfunk errichtet. Die Sendungen sollen ein umfassendes Bild Deutschlands vermitteln. Ende 1954 hatte Adenauers Staatssekretär Hans Globke der Bundesrepublik die Pflicht zugewiesen, durch Aufklärung, Information und Gegenpropaganda die Deutschen in der Sowjetzone in ihrem Aushaltewillen zu bestärken und ihr Vertrauen in die Politik der Bundesregierung nicht zu erschüttern. Auch Berlins regierender Bürgermeister, der Sozialdemokrat Otto Suhr, erklärte Anfang 1956, die Langwelle werde sich erweisen als das wertvollste Instrument zur Beeinflussung der Ostzonenbevölkerung. Und das Deutsche Industrieinstitut warnte ein Jahr später: Ein seit nunmehr 5 Jahren projektierter Wiedervereinigungssender bedeutet wegen seines beharrlichen Schweigens eine nicht mehr zu verantwortende staatspolitische Hypothek. Ein grundsätzlicher Konsens über die Notwendigkeit eines westdeutschen Langwellensenders für die Hörer in der DDR, so scheint es. Dennoch entzündete sich um die Gründung des Deutschlandfunks ein Streit, den Hans Bausch als eines der traurigsten Kapitel der deutschen Rundfunkgeschichte der Nachkriegszeit bezeichnet. This is Radio Hamburg, a station of the Allied military government. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung. Als alles in Scherben fiel, ging auch der Deutsche Rundfunk zu Bruch. Jedenfalls so, wie er in der Weimarer Republik verfasst war, als Sprachrohr des Staates, zumindest im Besitz des Staates. Die Sender, die kurz nacheinander ihren Sendebetrieb wieder aufnahmen, wurden entweder neu konstituiert, wie der in Hamburg sitzende NWDR, der Nordwestdeutsche Rundfunk, oder sie knüpften mit den zum Teil intakt gebliebenen Sendeanlagen an alte, bekannte Regionalsender an. Der NWDR wurde nach dem angelsächsischen Vorbild der British Broadcasting Corporation gebildet. In Hamburg sorgte in den allerersten Jahren bis 1948 Hugh Carlton Green dafür, dass das Vorbild des britischen staatsfreien Rundfunks nicht in Vergessenheit geriet. wie schwierig es für einen Deutschen, selbst einen nicht gebürtigen Preußen, war, zu begreifen, dass es ein Radio geben kann, das nicht dem Staat gehört. Das machte der damalige Ministerpräsident des Staates Württemberg-Baden, Reinhold Meyer, klar. Der deutsche Standpunkt konnte sich nur unter Bedenken der Auffassung anschließen, dass eine Radiostation im Grunde genommen niemand gehöre und dass niemand eine persönliche Verantwortung trage. Die neu entstandenen Rundfunksender wurden in ihrer öffentlich-rechtlichen Struktur den Deutschen wie ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Staatsfreies Denken war in Deutschland und in der deutschen Kulturgeschichte nur sehr unzureichend verankert. Auch ein Erzliberaler wie Reinhold Meyer musste sich erst einmal an diesen Gedanken gewöhnen. Hugh Carlton Green sprach am 15. November 1948, am Ende seiner Hamburger Zeit, zum letzten Mal vor dem Personal des NWDR und vielen britischen und deutschen Persönlichkeiten in der britischen Zone. Die Gefahren eines Regierungsrundfunks, ebenso wie die einer staatlich gelenkten Presse, liegen so klar auf der Hand, dass zu hoffen ist, die Unabhängigkeit von Rundfunk und Presse werden in einer künftigen deutschen Verfassung verankert. Die Gefahren einer parteipolitischen Einflussnahme sind etwas versteckter und heimtückischer. Und es gibt wahrscheinlich in allen Parteien kurzsichtige Menschen, die für ihre eigene Partei die Vorherrschaft im Rundfunk wünschen. Hugh Carlton Green schilderte das Ereignis später so. Als ich vom Podium herunterkam, knurrte mir Herr Brauer, der Bürgermeister von Hamburg, leise, aber unüberhörbar feindselig ins Ohr: Sie werden Ihr Ziel nicht erreichen, Mr. Green. Sie werden es nie erreichen. Die entscheidende Prägung der neuen Sender fand in den 50er Jahren statt, als es den Deutschlandfunk noch gar nicht gab. Die Zeit war von der Konfrontation zwischen Ost und West bestimmt. Die westdeutsche Politik stand in der Zerreißprobe. Sollte sie sich unter der massiven Bedrohung aus dem Osten, zumal einer expansiven Politik Sowjetrusslands, voll in das westliche Bündnis integrieren, auch und gerade militärisch? Das war der Weg Konrad Adenauers und der CDU. Erfolgreich und von einer qualifizierten Bevölkerungsmehrheit getragen durch die 50er Jahre bis hin zum Jahre 1961. Oder sollte man in Respekt vor dem Verfassungsauftrag, wie ihn das Grundgesetz formuliert hatte, das Provisorium so weit verstehen, dass man eine Integration vermied, um die deutsche Frage offen zu halten? Der Schlachtenlärm der innerdeutschen Auseinandersetzung war beträchtlich. Er war sogar auf dem Feld von Rundfunksendungen unüberhörbar. Es lohnt, eine Debatte zu zitieren, die im Deutschen Bundestag am 28. Februar 1958 geführt wurde. Es ging um ein Fernsehspiel mit dem Titel »Besuch aus der Zone« von Dieter Meixner. Der Süddeutsche Rundfunk, damals der kreativste und am weitesten nach vorn stürmende Fernsehsender, hatte diese Fernsehproduktion in das Gemeinschaftsprogramm der Landesrundfunksender eingebracht. Rainer Wolfhardt war der Regisseur. Der Stuttgarter Intendant Fritz Eberhardt gab dem brisanten, zeitkritischen Fernsehspiel eigens einen Vorspruch mit auf den Weg. Wie brisant das Fernsehstück war, in der Zeit des Kalten Krieges, geht aus den Debattenreden im Bundestag am 28. Februar 1958 zureichend hervor. Der CSU-Abgeordnete des Bundestags Friedrich Zimmermann. Mit einer bemerkenswerten politischen Instinktlosigkeit, ich hoffe, dass es keine Absicht war, wird in diesem Film ein völlig schiefes Bild von den Verhältnissen in der Bundesrepublik gezeichnet. Auf dem Hintergrund einer ganz, ganz dürftigen Spielhandlung werden hier sogenannte westdeutsche Kapitalisten gezeigt, die ihre Erfolge einem angeblichen Patentraub aus der SPZ verdanken. Und es wird so dargestellt, als sei es hier üblich, Geschäftsabschlüsse ausschließlich in Schlemmerlokalen vonstatten gehen zu lassen. Dagegen wird ein wacker mitspielender KP-Funktionär als ein Muster von Bravheit auf den ostdeutschen Fernsehschirm gezeichnet. Auch Adenauer war mit der Rundfunkpolitik der Alliierten unzufrieden. Schon 1949, während des Bundestagswahlkampfes, startete er seine erste Rotfunkkampagne gegen den NWDR. Im Mai 1950, inzwischen zum ersten Kanzler der Bundesrepublik gewählt, sprach er seinen Anhängern aus der Seele. Ich hoffe, dass im Rundfunk eine Änderung vorgenommen wird. dass nicht nur die Skandalszenen Ich möchte auf Ihren Beifall eingehen und auf das Wort Rundfunk, meine Freunde. Das ist eine Hinterlassenschaft der englischen Besatzung aus der ersten Zeit ihrer Besatzung. Damals glaubte sie, sie würde demokratisch handeln und der Demokratie helfen, wenn sie die öffentliche Meinung möglichst in die Hände der SPD gebe. Und an dieser harten Nuss knabbern wir jetzt noch. Aber ich hoffe, dass diese Nuss doch geknackt wird, meine Damen und Herren. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Drittsolesien. Heidi, Chimela, Chimela, Chimela, Chimela, Bom. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chimela, Chimela, Chimela, Chimela, Bom. Es waren die 50er Jahre. Die Deutschen in der Bundesrepublik hatten die unmittelbare Nachkriegszeit mit Anstrengung, manchmal sogar mit Humor, hinter sich gebracht. Der große von den Deutschen angezettelte Weltkrieg war mit dem Koreakrieg in den Kalten Krieg übergegangen, an den man sich dann in den 50er Jahren gewöhnen sollte. Die Bundesrepublik begann sich zu konstituieren und langsam, sehr langsam, die Eierschalen alliierten Besatzungsrechts abzuschütteln. Im Grundgesetz hatte sich die Westdeutsche Republik aufs vorläufige Provisorische eingeschworen. Bonn, die provisorische Hauptstadt, sollte eine Möchte-Gern-Aber-Kann-Nicht-Metropole sein. Die Bundesrepublik hatte mit Zustimmung aller im Bundestag vertretenen Parteien, mit Ausnahme der damals noch dem Parlament angehörenden KPD, den Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen formuliert. Im Rundfunkbereich sah das so aus. Auf der Langwelle, der einzigen, mit der die jeweils andere Hälfte Deutschlands bestrahlt werden konnte, war die DDR allein vertreten. Und die Regierung der DDR, damals im Konsens aller in der Bundesrepublik SBZ, sowjetische Besatzungszone oder schlicht Zone genannt, nutzte den Rundfunk als Propagandainstrument weitlich aus. Grundsätzlich waren auch die Sozialdemokraten für einen Langwellensender, der sich mit seinem Programm an die Bürger der DDR wenden sollte. Die eigene Position pointierten sie in Abgrenzung zu dem, was sie von der Bundesregierung erwarteten. Fast in der Sprache eines Kurt Schumacher, des scharfzüngigen Vorsitzenden der Nachkriegs-SPD, formuliert Heinz Kühn, der rundfunkpolitische Sprecher der Sozialdemokraten in den 50er Jahren und spätere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die Vorstellungen seiner Partei hinsichtlich eines künftigen Senders für die Hörer in der DDR. Ein Fenster des demokratischen, freien Teils Deutschland wollten wir haben, aber nicht ein Konterinstrument gegen die Landesrundfunkanstalten, die öffentlich-rechtlich organisiert waren und als Regierungsinstrument darüber eine Glocke gesetzt, die das Propagandainstrument der konservativen Regierung und der großkapitalistischen Interessen war. Deshalb unsere Formel: Sender der Nation, aber nicht Sender der Regierung. Hätten nicht, fragt man sich, die Landesrundfunkanstalten diese Aufgabe einer Informationsversorgung der Bevölkerung im anderen Teil Deutschlands übernehmen können? Gab es nicht dafür gute Anzeichen, dass dies schon geschah? Warum eigentlich, so aus der heutigen Zeit gefragt, bestand man darauf, einen eigenen Sender für Deutschland und Europa zu institutionalisieren? Auch dann noch, als man die Deutsche Welle bereits hatte, den Sender für die ganze Welt, den Auslandssender. Zu Beginn des Jahres 1950 wurde bekannt, die Bundesregierung plane einen Bundessender. Sie wolle, so hieß es, sich damit dem Inland wie dem Ausland gegenüber ein eigenes Sprachrohr schaffen. Aber das wollten die Intendanten auf jeden Fall verhindern. Der Rundfunkpublizist und spätere Pressesprecher des Deutschlandfunks, Kurt Wagenführ. Also die Intendanten gingen, soweit ich mich erinnere, und Ich habe keine Angst, mich kollektiv mit allen anzulegen, soweit sie noch da sind. Ich mich erinnere, vor allen Dingen eine Sorge. Steigt damit der Bund, also was man früher als das Reich bezeichnen würde, steigt damit der Bund in das Rundfunkgeschäft ein? Das heißt also, baut er einen Sender, der sozusagen Tag und Nacht nur also Adenauer Musik macht und Tag und Nacht nur Adenauer Nachrichten. Gibt dich vor Gröber jetzt im Augenblick. Und die Intendanten konnten pflichtgemäß, betone ich ausdrücklich, darauf verweisen, dass Rundfunk laut Bundesverfassung Ländersache ist. Zudem verwiesen sie zunehmend darauf, dass sie bereits auf den ihnen zur Verfügung stehenden Frequenzen eigene Sendungen für die Ostzone ausstrahlten. Gleichzeitig beantragten sie im November 1950 bei der Alliierten Hohen Kommission eine Sonderwelle für Ostzonensendungen. Adenauers Verhältnis zur Presse und den Medien war durch seinen Machtinstinkt bestimmt. Mit ganz knapper Mehrheit 1949 zum Kanzler gewählt, wollte er diese Mehrheit ausbauen und sicher machen, auch und gerade mit Hilfe der Medien. Deshalb seine andauernden Versuche, Bundessender als staatliche, möglichst regierungsabhängige zentrale Hörfunk- und Fernsehsender zu etablieren. Die frühere Abgeordnete Ingeborg Geisendörfer, CDU, erinnert sich. Damals hat die Bundesregierung, und wenn ich es im Klartext sage, auch Konrad Adenauer, gemeint, es sollten Anstalten vorhanden sein, die den Willen, die Intention und die Überlegung der Bundesregierung direkt unter die Wähler, unter die Bevölkerung bringen. Also nicht über das Medium der bestehenden Rundfunkanstalten. Es ist ja dann immer das böse Wort entstanden von dem Adenauer-Fernsehen. Ich habe selber mit Adenauer manchmal drüber gesprochen und habe ihn gefragt, wenn sie diese Sender so auf die jetzige Regierung zuschneiden, haben Sie nie daran gedacht, dass Sie nachher Ihren politischen Gegnern hier ein Instrument in die Hand geben, was dann genau gegen Ihre Fraktion, Partei und sonst was benutzt werden könnte? Wenn ich jetzt lächelnd anmerke, damals war es natürlich undenkbar, dass der liebe Gott jemals hätte zulassen können, dass etwas, eine andere politische Konstellation zum Tragen kommt. Ich erinnere mich sogar an eine Situation, da waren wir mal die Abgeordneten, die in dem Ausschuss waren, für das Rundfunkgesetz versammelt, haben darüber beraten. Und es war die Gefahr, dass wir nicht ganz die Gedanken des Hohen Herrn verwirklichen wollten. Da kam ein Bote zu uns in das Sitzungszimmer und sagte, der Herr Bundeskanzler lässt bitten, Sie möchten zu ihm kommen. Wir haben unseren ganzen Mut zusammengenommen, das heißt, braucht er gar nicht so viel Mut, und haben gesagt, nein, danke, wir kommen nicht hinüber zu ihm. Wir sind mit unseren Beratungen noch nicht zu Ende. Nach einer Weile flog die Tür auf, der Herr Bundeskanzler erschien höchstpersönlich bei uns und sagte, das will ich Ihnen aber sagen. Um seine Pläne durchzusetzen, musste Adenauer zunächst die Funksouveränität von den Alliierten zurückbekommen. Karl-Heinz Lüders, damals im Innenministerium als Referatsleiter für Fragen des Rundfunks zuständig. Dabei war natürlich der aktuelle Anlass, ein Gegenmittel gegen die Sendung aus dem Osten zu schaffen, für ihn sehr willkommen. Er hat zunächst sich auf diesen Punkt konzentriert, aber dann unter Einwirkung auch seines Staatssekretärs Lenz die Neuordnung des Rundfunks generell für das Bundesgebiet betrieben. Die Kontroverse um die Langwelle war damit Teil der rundfunkpolitischen Auseinandersetzung insgesamt. Es war abzusehen, dass Adenauers Pläne auf den Widerstand der Bonner Opposition, der Ministerpräsidenten, der ARD und der Alliierten stoßen würden. Dennoch wies der Kanzler, unterstützt durch seinen agilen Staatssekretär Otto Lenz, nach dem Rücktritt von Gustav Heinemann, der für die etatistischen Pläne Adenauers nie zu haben war, den neuen Innenminister Lehr an, ein Bundesrundfunkgesetz vorzulegen. Ein erster Entwurf zielte ganz im Sinne Adenauers auf eine umfassende Neuordnung des Rundfunks. Die bestehenden Anstalten sollten neu gegliedert, ihre Zahl verringert werden. Eine neu zu schaffende Bundesrundfunkanstalt sollte das Kurz- und Langwellenmonopol erhalten, mit Sitz in Bonn und unter weitreichender Kontrolle der Bundesregierung. Es zeigte sich schon bald, dass für dieses Projekt keine Mehrheit zu haben war. Ein neuer Entwurf ließ die bestehende Sendeordnung unangetastet, wollte diese aber ergänzen durch eine Bundesanstalt des öffentlichen Rechts, die Kurzwellen, Langwellen und Fernsehsendungen veranstalten sollte. Dieser Entwurf fand die Zustimmung des Kabinetts und wurde im Bundestag eingebracht. Allerdings zu spät, wie Karl-Heinz Lüders berichtet. Adenauer lag sehr daran, im Jahre 52, Anfang 53, Einfluss auf den bevorstehenden Wahlkampf zum Bundestag zu gewinnen. Die Bundestagswahl fand ja im September 53 statt. Und es war große Besorgnis bei ihm und maßgebenden Kräften der CDU, dass man ohne den Rundfunk oder sogar mit einem Rundfunk, der feindlich gegenüber der CDU eingestellt war, das warf man ja dem NWDR vor, dass ohne einen solchen Einfluss auf den Rundfunk die Wahl verloren gehen müsse. Und daher das starke Drängen vom Kanzleramt beschleunigt, einen Bundeslangwellensender zu schaffen, um noch vor der Wahl 1, 2, 3 Monate Einfluss zu gewinnen. Aber das war alles Optimismus. So schnell werden so umstrittene Gesetze nicht gemacht. Die Verhandlungen im Bundestagsausschuss für Presse, Rundfunk und Filmwesen führten dann sehr schnell dazu, dass man erkannte, es war nicht möglich, dieses Gesetz durchzubringen. Es gehörte zu den vielen unerledigten Gesetzen. Auf Widerstand war das Gesetz nicht nur bei der parlamentarischen Opposition gestoßen. Bevor dieser eben erwähnte Bundesgesetzentwurf auf die Bahn gebracht wurde, hat Lehr die Ministerpräsidenten der CDU-Länder zu sich ins Innenministerium eingeladen. Es erschien damals kein einziger von ihnen, sondern nur die Landesbeauftragten, schon ein sehr schlechtes Zeichen. Und die machten ihm sofort klar, dass sie dem Bund namens ihrer CDU-Ministerpräsidenten das Recht absprechen müssten, auf dem Gebiet des Rundfunks legislatorisch tätig zu werden. Adenauers zentralistische Rundfunkpläne waren also in der ersten Legislaturperiode gescheitert. Trotz des grundsätzlichen Konsenses über die Notwendigkeit eines Langwellensenders hatte man sich auch in dieser Frage nicht einigen können. Lüders, der als Vertreter liberaler Positionen im Innenministerium für Adenauer und Lenz immer stärker Stein ihres Anstoßes geworden war, begründet dies auch mit einem speziellen Interesse Adenauers an diesem Sender. Der Langwellensender war, ich habe das ja in einer Aktennotiz an Schröder damals auch dargelegt, meines Erachtens ein Zwitterwesen. Auf der einen Seite war er also bestimmt für Sendungen gen Osten. Insoweit wurde allseits anerkannt, auch von den Ländern und Rundfunkanstalten, dass hier eine stärkere Mitwirkung der Bundesregierung angezeigt war. Andererseits wollte Adenauer aber sehr stark daneben diesen Sender auch benutzen, um innerhalb der Bundesregierung und im westlichen Europa für seine außenpolitischen Ideen zu wirken. Und das muss ich doch noch mal etwas schärfer herausarbeiten. Adenauer war ein Mann, der ja eine völlig große neue Konzeption mit der europäischen Integration und mit der Anlehnung an die Vereinigten Staaten, also der Entscheidung zum Westen, vertreten hat. Er war aber wohl klug genug, um zu wissen, dass das Denken der Deutschen der damaligen Zeit im Grunde genommen primär um die Wiedervereinigung vonstatten ging. Und er musste daher als Politiker und Parteipolitiker Sorge haben, dass seine Entscheidungen für den Westen vielleicht von manchen Bürgern nicht akzeptiert wurden, die das Gefühl hatten, die Wiedervereinigung würde quasi als zweite Priorität betrachtet. Und dieser Punkt, dass Adenauer die Wahl nicht verlieren wollte, hat ihn veranlasst, so starkes Gewicht darauf zu legen, dass er auch einen Bundessender bekomme mit Einwirkung auf die Bundesbevölkerung, in der nun die Wiedervereinigung neben der Integration behandelt wurde, wobei er ja die Überzeugung vertrat oder jedenfalls den Hörern gegenüber zum Ausdruck brachte, dass das Wiedervereinigungsproblem nur durch Stärke und letztlich nur durch Wiederaufrüstung und völlige Inkorporation der Bundesrepublik in den Westen lösbar war. Und hier sehen wir also nach meiner Auffassung, wie die Adenauer'sche außenpolitische Konzeption für ihn sehr eng verbunden war mit dieser Lösung, die er für den kommenden Deutschlandfunk, also ein Langwellensender, verfochten hat. Die Landesrundfunkanstalten hatten sich als länderbezogene Sender zu einer Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, der auch heute weiter sogenannten ARD, zusammengeschlossen. Das stärkte ihr föderales und öffentlich-rechtliches Rückgrat sowie ihre Souveränität und Eigenständigkeit auch und gerade gegenüber der Bundesregierung. Trotz interner Streitereien hatte die ARD von den Alliierten eine Langwelle zugeteilt bekommen, auf der der NWDR seit dem 18. Januar 1953 Versuchssendungen durchführte. Das Programm dieses Versuchssenders bestand jedoch ausschließlich aus Musik. Politische Sendungen auf der langen Welle blieben weiterhin Monopol des DDR-Rundfunks. Otto Lenz hatte am 24. März 1953 in einem Brief an die Alliierte Hohe Kommission gefordert, politische Sendungen dürften erst dann in das Programm aufgenommen werden, wenn eine endgültige Abmachung über den Betrieb dieser Frequenz zwischen der Arbeitsgemeinschaft und der Bundesregierung getroffen worden sei. Hans Bausch dazu kommentierend in seiner Rundfunkgeschichte: Die Interventionen von Adenauer und Lenz hatten erfolgreich verhindert, dass ein Langwellensender seinen politischen Zweck hätte erfüllen können. Lenz wollte offenbar lieber kein spezielles Programm für die Bewohner der DDR als ein von der ARD unabhängig von der Bundesregierung gestaltetes Programm. September 1953. Aus den Wahlen zum 2. Deutschen Bundestag geht die CDU-CSU gestärkt hervor. Gegenüber 1949 kann sie ihren Stimmenanteil von 31 auf 45% steigern. Adenauers bislang auf dem Vorsprung von nur einem Mandat beruhende bürgerlich-konservative Koalition verfügt nun in Bonn über eine satte Mehrheit. Während der zweiten Legislaturperiode wird die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik vollzogen, Westdeutschland fest in das westliche System eingebunden. Die beiden deutschen Staaten driften immer weiter auseinander, jeder immer fester in seinem Bündnissystem verankert. Die offizielle Deutschlandpolitik der Bundesregierung basiert weiterhin auf dem Bonner Alleinvertretungsanspruch. In der Rundfunkpolitik und in seinem Bemühen um einen Langwellensender schlägt Adenauer einen neuen Kurs ein. Nunmehr soll in Verhandlungen zwischen Bund und Ländern eine einvernehmliche Regelung gefunden werden. Umstritten ist weiterhin die Organisationsform des geplanten Senders, aber auch sein Standort. Der Bundestag hatte sich wiederholt für Berlin als Sitz des Langwellensenders ausgesprochen, aber nun war in Hamburg der Versuchssender errichtet worden. Zudem wollten Gerüchte nicht verstummen, dass Adenauer den Sender nach Bonn holen wolle. Die Sozialdemokraten machten den Bundestag mehr und mehr zum Forum der rundfunkpolitischen Auseinandersetzung. Am 10. Oktober 1956 debattierte der Bundestag in der Technischen Universität Berlin über einen Antrag der Sozialdemokraten, die ehemalige Reichshauptstadt zum Standort des geplanten Langwellensenders zu machen und die Mitglieder des ihn kontrollierenden Beirats nicht von der Bundesregierung bestimmen, sondern sie vom Bundestag wählen zu lassen. Die Grundsatzdebatte führte zu keinem greifbaren Ergebnis. Die Anträge wurden an die Ausschüsse überwiesen. H.F.G. Starke, inzwischen Intendant des Deutschlandfunks, erinnert sich 1963 in einem Vortrag vor dem Bonner Presseclub. Sie wissen, ich war damals in jenen Jahren in Hamburg politischer Chefredakteur, zunächst des NWDR Hamburg und dann des NDR. Ich kann ein Lied davon singen, was einen bewegt, wenn man mit gebundenen Händen dabei sitzen muss und zusehen, wie das Regime in der sowjetisch besetzten Zone zielbewusst ein Rundfunksystem aufbaute, dessen Aufgabe es war und das auch schon drauf und dran war, uns in der Bundesrepublik glatt zu überfahren, vor allem mit Hilfe des größten und wichtigsten der Sender des SED-Regimes, des Deutschlandsenders, der von Ost-Berlin aus betrieben wird und in der Zehlendorfer Heide einen 350 Meter hohen Antennenmast besitzt, mit dem er sich als ausgesprochener Kampf- und Agitation in erster Linie an die Bundesrepublik, darüber hinaus aber an ganz Europa wendet. Die Programme der regionalen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland sind in erster Linie für die Hörer des eigenen Sendegebietes bestimmt und können spezielle Sendungen für die Hörer in der Zone nur mehr oder weniger am Rande in ihre Tagesprogramme einbauen. Auf dem alten Langwellensender bei Hamburg musste wegen fehlender Einigung über die Konstruktion eines überregionalen Senders mit gesamtdeutschen Aufgaben mehrere Jahre lang ein Versuchsprogramm laufen, bis uns das eines Tages zu viel wurde. Dieser Tag war der Beginn des ungarischen Aufstandes am 1. November 1956. Von Nachmittag dieses Tages an haben wir, gedeckt durch Zustimmung von Rundfunkrat und Verwaltungsrat des NDR, einen stündlichen Nachrichtendienst in die bis dahin ausschließlich gesendete Laufbandmusik aufgenommen und sie nach und nach durch weitere Informationssendungen, Kommentare, Reportagen, Tagesberichte, Presseschauen usw. ergänzt. Sämtlich bestimmt für die Hörer in der SBZ, soweit sie eben mit einem 20 Kilowatt Langwellensender von Hamburg aus erreicht werden konnten. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland fing den damals von uns geworfenen Ball auf und autorisierte den Norddeutschen Rundfunk, das, was wir begonnen hatten, nunmehr als deutscher Langwellensender im Auftrag der ARD offiziell zu betreiben. Damit, so könnte man glauben, war das Ziel, Sendungen für die Ostzone auszustrahlen, erreicht. Doch in Bonn gab man sich nicht zufrieden. Dort arbeitete man weiter an einem Bundessender Deutschlandfunk. Friedrich Wilhelm von Sell, der erste Justiziar des Deutschlandfunks und spätere Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Sicher, der NDR hatte einerseits die Langwelle, über die er Sendungen für das Publikum in der DDR ausstrahlte. Er hatte sehr gute und weitreichende Sendungen über die Mittelwelle, die er auch heute noch hat. Es gab den Sender Freies Berlin ab 55, es gab den RIAS, 54, es gab den RIAS. Das heißt also, es war hier kein weißer Fleck auf der Zuhörerkarte, sondern es sollte eine neue Farbe hinzukommen. Und diese Farbe sollte deutlicher und ausgesprochener, explizit sich aus dem Vereinigungsgebot, aus dem gesamtdeutschen Auftrag, vor dem Hintergrund auch des Alleinvertretungsanspruches, den wir ja lange Zeit mit uns herumgetragen haben, sollte er jetzt in Funktion gesetzt werden. Es war etwas, was es schon gab, aber es sollte ganz neu und ganz anders und sehr viel deutlicher in Erscheinung treten. Inzwischen war die politische Auseinandersetzung um den Hörfunk in den Schatten des Fernsehstreits getreten. Im Jahre 1960 spitzte sich der Kampf um die Verfügungsgewalt über ein zweites Fernsehprogramm zu. Den Plan, ein zweites Fernsehen durch Bund und Länder in Form einer GmbH zu gründen, hatte Konrad Adenauer am 8. Juli 1960 zum ersten Mal den CDU- und CSU-Ministerpräsidenten eröffnet. Dieser Fernsehgesellschaftsvertrag wurde am 15. Juli 1960 wiederum nur mit den CDU- und CSU-Ministerpräsidenten besprochen. Als Tag der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags war der 25. Juli 1960 vorgesehen. Doch da regte sich wiederum Widerstand von Seiten der Länder. Der CDU-Ministerpräsident Peter Altmaier von Rheinland-Pfalz machte sich zum Sprecher der Länder, die mit Schreiben vom 16. Juli und 22. Juli Gegenvorschläge unterbreiteten und eine Verschiebung des Termins zur Gründung der Gesellschaft vorschlugen. Am 23. Juli antwortete Konrad Adenauer, eine weitere Verschiebung sei nicht möglich. Am 25. Juli 1960 wurde von der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundeskanzler und Bundesminister Fritz Schäffer, die Deutschlandfernsehen GmbH mit Sitz in Köln gegründet. 12.000 D-Mark des insgesamt 25.000 D-Mark betragenden Stammkapitals übernahm die Bundesregierung, 11.000 D-Mark Bundesminister Schäffer. Nachdem sich kein Land zur Mitgliedschaft und Teilhabe an der neuen Fernsehgesellschaft bereitgefunden hatte, übertrug der Finanzminister Schäffer seinen Anteil an die Bundesrepublik. Gegen die Gründung der Deutschen Fernsehen GmbH klagte die Freie und Hansestadt Hamburg. Dieser Klage schlossen sich die Länder Niedersachsen und Hessen an. Das Bundesverfassungsgericht verkündete am 28. Februar 1961 sein sogenanntes Fernsehurteil, das in die Geschichte des Rundfunks der Bundesrepublik Deutschland als Magna Carta der Rundfunkfreiheit eingegangen ist. Im Namen des Volks, der Bund hat durch die Gründung der Deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit dem 8. Abschnitt des Grundgesetzes sowie gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen. Mit einer Eindeutigkeit, die die Regierung Konrad Adenauers wie Schwerthiebe treffen musste, verkündete das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil: Artikel 5 verlangt jedenfalls, dass dieses moderne Instrument der Meinungsbildung weder dem Staate noch einer gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert wird. Die Veranstalter von Rundfunkdarbietungen müssen also so organisiert werden, dass alle in Betracht kommenden Kräfte in ihren Organen Einfluss haben und im Gesamtprogramm zu Worte kommen können. Die Bundesregierung musste ihre Investitionen in die Deutschland Fernsehen GmbH wieder auflösen. Im Urteil finden sich vage Formulierungen zu den beiden Sendern des Bundesrechts, die unter dem Schlachtenlärm um das Adenauer-Fernsehen in den Windschatten der Aufmerksamkeit geraten waren. Etwas sibyllinisch heißt es im Fernsehurteil über die Hörfunksender Deutsche Welle und Deutschlandfunk: Es kann offen bleiben, in welchem Umfalle dem Bund unter diesem Gesichtspunkt Verwaltungskompetenzen für die Veranstaltung von Rundfunksendungen zustehen. Sie würden nicht weiter reichen als die Gesetzgebungsbefugnisse. Sie könnten also allenfalls die Schaffung von Institutionen zur Veranstaltung von Rundfunksendungen rechtfertigen, die ausschließlich oder doch ganz überwiegend für das Ausland oder die Deutschen bestimmt sind, die außerhalb des Bundesrepublik Deutschland in deutschen Gebieten wohnen. Das Gesetz über die Errichtung von Rundfunkanstalten des Bundesrechts vom 29. November 1960 wurde durch das Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht berührt. Bedenklich staats- und regierungslastig sah die Zusammensetzung der Rundfunkgremien aus. Ingeborg Geisendörfer zur Konstituierung des Rundfunkrats des Deutschlandfunks. Es kam auf die Zusammensetzung der Gremien sehr stark an und ich selber, also schneiden Sie das notfalls immer raus, habe mich schon bei der vorbereitenden Beratung des Gesetzes mit dem damals zuständigen Innenminister Dr. Gerhard Schröder auseinandergesetzt, der dann gesagt hat, die Frau Geisendörfer ist die schwierigste Person in dem ganzen Ausschuss, weil ich bei der Bestimmung, dass auch der Bund Mitglieder des Rundfunkrats der Gremien benennt, darauf gedrängt habe, dass es unabhängige Persönlichkeiten sind, wenn es auch Staatssekretäre sind. Ich habe gesagt, ich möchte nicht so viel Staatssekretäre da drin sehen. Und als wir zur ersten Sitzung zusammenkamen, sah ich eine Reihe von Staatssekretären und habe sofort meine Bedenken angemeldet und habe gesagt, also doch. Daraufhin wurde mir gesagt, ja, diese Herren sind ad personam gewählt. Was passierte bei den ersten Sitzungen, wenn wir Beschlüsse fassen wollten und so? Dann sagte der eine oder andere, ich muss mich erst mit meinem Haus abstimmen. Es war aber so, dass auch sehr starke Persönlichkeiten von der damals oppositionellen Seite vertreten waren. Mein Stellvertreter war der berühmte Egon Bahr. Und wir haben in dieser ersten Zeit, das geht gleich um Beantwortung auf die nächsten Fragen, ausgezeichnet zusammengearbeitet. Wir hatten natürlich im Einzelnen Meinungsverschiedenes, war aber nicht so, wie sich's dann später entwickelt hat, dass man sich gegenseitig beobachtet hat, Zeilen gezählt hat, Minuten gezählt hat und so weiter, wie viele Meldungen von der einen oder von der anderen Seite kamen. Sondern unser gemeinsames Anliegen war, diesen Sender auf den Weg zu bringen. Was hatte Hugh Carlton Green den Mitarbeitern des damaligen NWDR mit auf den Weg gegeben? Es gibt wahrscheinlich in allen Parteien kurzsichtige Menschen, die für ihre eigene Partei die Vorherrschaft im Rundfunk wünschen. Und Ingeborg Geisendörfer gibt aus den Gründerjahren des Deutschlandfunks zu bedenken. Ich habe damals in jede Programmausschusssitzung immer eine Abteilung eingeladen, die berichtet hat über die Sendungen, die vergangen waren und auch über die Sendungen, die geplant waren. Und wir haben damals, also ich kann nur sagen zu meiner Zeit, die Abteilungsleiter und die Redakteure, die Mitarbeiter ermutigt, Risiken einzugehen, von denen wir wussten, dass aus der Öffentlichkeit oder von welchen Seiten auch immer Einsprüche kommen. Und wir haben gesagt, versuchen Sie diese Sendungen zu machen. Die Intention bejahen wir, versuchen Sie das zu formulieren. Wenn es auch mal schief geht, wir stehen hinter Ihnen. Das war damals die Art und Weise, wie wir umgegangen sind mit den Mitarbeitern der Anstalt. Der Pate war Adenauer. Deutschlandfunk, ein verspäteter Sender. Ein Feature von Rupert Neudeck und Hermann Theissen. Es sprachen Marianne Roger, Peter Lieck und Bernd Hahn. Ton und Technik Marita Köhler und Hans-Martin Renz. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Hermann Theissen. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahre 1987. Nachtrag. In den Jahren der deutschen Teilung transportierten der Deutschlandfunk und der ursprünglich von den Amerikanern, dann auch von der Bundesregierung finanzierte RIAS Berlin, Informationen über Politik und Kultur in die DDR. Oppositionelle, intellektuelle, Umweltgruppen, kirchliche Oppositionskreise oder Dissidenten innerhalb der SED bezogen ihre Informationen über Entwicklungen im Westen und die Opposition in der DDR aus diesen beiden Sendern. Nach der deutschen Vereinigung lag es nahe, nach dem Motto Auftrag erfüllt, Einheit hergestellt, auch die Abwicklung von Deutschlandfunk und RIAS zu fordern. Doch die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer fassten am 4. Juli 1991 den Grundsatzbeschluss, dass ZDF und ARD eine Einrichtung zur Veranstaltung nationalen Hörfunks gründen sollten. Am 17. Juni 1993 unterzeichneten Bund und Länder Staatsverträge, die die Fusion von Deutschlandfunk, dem Ostberliner Sender DS Kultur, und von RIAS zum Deutschlandradio regelten. Und am 1. Januar 1994 konnte der nationale Hörfunk seinen Sendebetrieb aufnehmen. Die beiden Programme Deutschlandfunk und Deutschlandradio Berlin, so heißt es im Staatsvertrag, sollen das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutschlands darstellen, die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration dienen.